Das hat Konsequenzen für unsere Arbeit rund ums Grab von Bad Dürrenberg. Zum einen drängt sich die Frage auf, ob solch ein kolonialer Monsterbegriff überhaupt weiterverwendet werden kann. Zum anderen wächst der Verdacht, dass wir einem Phantom nachjagen könnten, einer modernen Fiktion. Doch zunächst müssen wir uns noch die weitere Karriere des Schamanismusbegriffs ansehen, macht dieser doch ganz erstaunliche Verwandlungen durch. Zumindest können wir jetzt auf die am Anfang dieses Kapitels erwähnten Zweifel eingehen, dass es sich bei unseren Schamanen überhaupt um eine solche handeln kann, weil doch der Reichtum ihrer Grabbeigaben dagegen sprechen würde. Es sollte deutlich geworden sein, bei solch einer Argumentation handelt es sich um einen kolonialistischen Fehlschluss, der den aussterbenden Schamanismus des russifizierten Sibiriens als den Schamanismus an sich deutet. Die Armut sibirischer Schamanen ist das Produkt kolonialer Repression und Verfolgung. Der von Nikolaus Witzen überlieferte Bericht, der aus einer Zeit stammte, als die russische Unterdrückung noch in den Anfängen steckte, stellte gerade den offensichtlichen Reichtum des Schamanen in den Vordergrund. 12 Frauen und reich an Vieh. Auch das geschah in denunziatorischer Absicht, ist aber sicher keine reine Fiktion. Der Reichtum des Grabes der Frau und des Kindes in Bad Dürrenberg taugt also nicht als Beleg dafür, dass die dort Bestattete keine Schamanin war. Mit all diesem Wissen erklärt sich auch, warum in der DDR niemand die These vertrat, im Museum Halle könnte es sich um eine Schamanin handeln. Und das, obwohl 1946 mit Medizinmann die mögliche Interpretationslinie vorgegeben worden war. Wer wollte sich schon mit einem Phänomen auseinandersetzen, das beim großen Bruder der Sowjetunion auf der Verfolgungsliste stand? Wäre unsere Heldin dagegen nicht in Bad Dürrenberg im Osten, sondern in Bad Dürrheim im Westen gefunden worden. Ihr Schicksal wäre ein völlig anderes gewesen. Aber wir müssen uns einen Moment gedulden, bevor wir uns ansehen, warum man sich im Westen so für den Schamanismus begeisterte. Es gibt endlich Neuigkeiten von unserer Heldin. Die Archäogenetiker aus Leipzig haben sich gemeldet. Sie haben das Erbgut entschlüsselt.